Einsicht. Pseudorationale Vorkommnisse. Ein Bedenken des Gegebenen ins Nichtige hinein könnte wahrscheinlich nichts bewegen. Bei uns Menschen fällt dann der Glaube ab, wenn zu viele solcher Ungewissheiten vorkommen. Dann unterschreiben wir jeden Vertrag wie blöde, alleine nur um uns selbst diesem Zweifel endlich zu entziehen.